Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Und ich sitze zusammen mit Jens, der hat das schon x-mal getan, aber der Jens stellt sich trotzdem netterweise nochmal komplett vor. Hallo, ich bin der Jens Ballerstedt oder auf Twitter einfach bloß der Ballerstedt. Arbeite als persönlicher Mitarbeiter für Simone Brandt im Landtag in Düsseldorf. Hallo Tobi. Hallo Jens. Und ich habe mir überlegt, da wir, der Jens und ich haben uns ja vorgenommen, dass wir regelmäßig über die Fraktion berichten. Das heißt, Jens berichtet und ich stelle dumme Fragen. Und ich habe die ganze Nacht wachgelegen und philosophiert, wie wir das nennen könnten. Und ich finde, die Podcast-Reihe bekommt jetzt einen Namen und heißt Fraktionsgedöns. Gedöns finde ich gut. Ja, bevor wir über die Fraktion sprechen, muss ich noch mal eben kurz was berichten, was ja auch aus der Fraktion kommt. Und zwar haben wir ja einen Podcast veröffentlicht, wo ich mit Daniel Schwert über das Ergebnis einer kleinen Anfrage gesprochen habe. Die kleine Anfrage hatte ergeben, dass, also die kleine Anfrage behandelte die Zahlen, um die es ging bei dem Ankauf der Steuerdaten-CD. Und das Ergebnis der kleinen Anfrage hat geliefert, dass 9 Millionen im Jahr ausgegeben werden, um diese Steuerdaten-CD anzukaufen. Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 2,8 Millionen sowie 400 Millionen Euro Einnahmen durch Selbstanzeigen. Also eben nicht Steuerstraftäter, die auf der CD sind, sondern Menschen, die Angst haben, sich entsprechend melden. Und gestern Abend kam ja in der Tagesschau und auch im WDR Radio war es so zu hören, dass sich unser Finanzminister Dr. Walter Borjans dazu geäußert hat und gesagt hat, wir geben 9 Millionen aus und kriegen 3 Milliarden. Da habe ich natürlich ein bisschen gestutzt und habe mich gewundert. Man sollte das am Rande nochmal erwähnen. Der Herr Finanzminister hat NRW hat dann die Einkaufszahl aus NRW genommen und die Verkaufszahl aus dem Bund. Es sind nur 400 Millionen und nicht 3 Milliarden. Aber gut, so viel dazu. Hast du dazu noch was Spannendes zu berichten? So, hast du was aus der Fraktion mitbekommen? Ja, was heißt Spannendes? Das Thema ist jetzt Nö, eigentlich nicht. Also, es wird natürlich diskutiert, aber ich überlege jetzt gerade, ob ich da spannende neue Erkenntnisse sage. Naja, dann sag doch einfach mal. Also, wen es dir gerade langweilt, der kann abschalten, vorspulen, das MP3 löschen, was auch immer. Okay, letzten Endes sieht man, dass die Anfrage sehr erfolgreich war. Und ich denke auch, dass die Anfrage erfolgreicher war als die Anzeige. Und vielleicht, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, lernen wir daraus, dass wir mit so einer Anfrage im Rücken mit Sicherheit eine tollere Anzeige hätten machen können als ohne diese Anfrage. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eine ziemlich erfolgreiche Aktion, die glücklicherweise mal wieder zeigt, dass man auch als kleine Fraktion aus den großen Fraktionen was rauskitzeln kann und tolle Informationen für alle bekommt. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil an der Sache. Was lässt sich denn vermuten, dass das so erfolgreich war? Naja, zum einen ist das Thema Steuer-CD jetzt deutlich stärker diskutiert worden als vorher. Das heißt, der Bürger kann sich selber ein Bild machen, bekommt mehrere Seiten mitgeteilt. Und es ist nicht immer nur die Polemik, wir kaufen Steuer-CDs, böse, böse reiche Menschen, die Geld in die Schweiz bringen und überhaupt nichts verdient haben, werden jetzt ganz doll bestraft. Und man zeigt einfach auch mal die andere Seite der Medaille, dass es zum einen noch überhaupt keine Rechtssicherheit über den Ankauf von Steuer-CDs gibt. Und jetzt sieht man auch noch, alles, wofür die gut sind, ist Angst machen. Und das kann man, Achtung, Polemik kommt, kann man auch, indem man die Leute eine Schrotflinte vors Gesicht hält. Das ist genauso illegal. Ja, bei dem Erfolg habe ich gerade so ein bisschen gestutzt. Was mich so unzufrieden macht, ist, dass natürlich in der Tagesschau nur gehört wird, was der Herr Borjans gesagt hat. Und dass der die Zahlen, ich meine, der hat ja richtige Zahlen genommen, aber die Kleinigkeit, dass es Zahlen aus dem Bund sind, gemischt mit Zahlen aus NRW, verschiebt das Bild doch gewaltig. Mich wundert noch, dass er nicht gesagt hat, 3000 Millionen, das hätte sich noch besser angehört. Ja, Man gewöhnt sich langsam dran, dass unsere Qualitätspresse ziemlich ungefiltert von den alten Parteien nimmt, was sie kriegt, und es einfach mal veröffentlicht und raushaut und selten überprüft, was da kommt. Im Gegensatz dazu, wenn was von uns kommt. Das ist, dafür sitzen wir ja unter anderem heute auch hier. Achtung, Polemik-Tag an. Das könnte daran liegen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender durch die absolute Unterversorgung der GEZ nicht die Möglichkeit haben. Polemik-Tag aus. Ja, ganz arme Menschen, ganz arme Menschen. Das sind ja Schicksale. Das sind ja auch Schicksale, die da dran hängen. Manche Reporter müssen schon von Champagner auf Sekt umsteigen. Nein, du darfst nicht vergessen, dass man mit einem Etat von 8,5 Milliarden, das ist schon eher knapp, ne? Also. Ja, das stimmt allerdings. Ich persönlich komme auch für meinen Eigenbedarf nur mit knapp 10 Milliarden aus pro Jahr. Aber man muss sich halt einschränken. So ist das, ne? 1 Million, dafür muss mancher den ganzen Tag arbeiten. Hast du davon schon mal gehört? Ja, also wir haben halt den Armutsbericht in Deutschland und da sieht man das ja. Nee, aber ganz im Ernst, tatsächlich dürfen wir nicht nur der Presse dann den Stiefel zuschieben, wir müssen dann einfach hingehen und so wie das hier eigene Kanäle aufmachen und selber berichten. Eigene Kanäle aufmachen ist das Stichwort. Und jeder, der sich dran beteiligen möchte, der soll das einfach tun. Und was man auch tun kann, ist, man kann diese Informationen verbreiten. Man kann es retweeten, man kann es auf Facebook verteilen. Und wir müssen daran arbeiten, dass der Bürger informiert wird. Wir haben ja gestern, das geht jetzt von dem Fraktionsgedöns zwar ganz weg, wir haben gestern im Kreis Borken haben wir Kneipenbesuch zum Thema GEMA und haben den Podcast mit Bruno Gerd Kramm, nicht weil ich ihn gemacht habe, sondern weil der Bruno einfach klasse war, auf die CDs gebrannt und an die Wirte verteilt. Das war also eine angenehme Resonanz, obwohl sie sie noch nicht gehört hatten. Ja, so muss es laufen. Was ich halt so ein bisschen schade finde, dass es zu wenig von solchen Aktionen gibt. Ich habe so das Gefühl, in NRW glauben wir jetzt, jetzt sind wir ja im Landtag, die Piraten haben ihr Ziel erreicht, Arbeit einstellen. Wir sind aber nicht mit Landtagsarbeit groß geworden. Wir sind durch Basisarbeit groß geworden und dadurch, dass wir mit den Leuten gesprochen haben. Ich sag dir und aber, das darf man nicht vergessen. Ich sag dir aber, was wir tun werden. Also wir haben demnächst in der Stadtrede so ein 14.000 Seelendörfchen im Verhältnis zu einer Großstadt, aber es macht ja nichts, einen Infostand am Klumpensonntag, so heißt dieser Sonntag, und da werde ich Audio-CDs brennen mit den ganzen Pressemitteilungen der Fraktion und diese Audio-CDs verteilen, weil ich finde, dass die Pressemitteilungen eigentlich schon echt guten Aufschluss darüber geben, was die Leute so treiben. Das finde ich eine sehr coole Idee, das mag ich. Ja, mach das auch, brenn sie und verteile sie. Ja, ja. Leg dir so ein Packen ins Auto und wenn du angesprochen wirst, ich habe meinem Getränkehändler heute Morgen auch eine CD gegeben. Wenn du angesprochen wirst auf, ja, jetzt machen die Piraten ja nichts mehr, wupp, CD zücken, weißt du eigentlich, was unsere Themen sind? Hier, hörst die an. Und Audio-CD, nicht DVD, MP3 oder sonst irgendwas, Audio-CD. Nee, auf jeden Fall eine coole Idee. Zu, was machen die da eigentlich den ganzen Tag, ist im Kreis Mettmann letzte Woche, glaube ich, ein Infostand gewesen. Und die haben sich auch einfach die Liste ausgedruckt an Anträgen, kleinen Anfragen, großen Anfragen und so weiter. Und haben die den Leuten in die Hand gedrückt und haben gesagt, guck mal, das sind die Themen, die wir jetzt bearbeitet haben. Berichtet leider keiner drüber, aber wir sind fleißig und wir arbeiten dran. Das hat auch sehr gut geholfen. Hast du denn in dieser Woche, wann haben wir zuletzt gesprochen? Vor 2 Wochen, ne? Vor 2 Wochen, ja. Vor 2 Wochen. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Was ist denn in den 2 Wochen so passiert, was jetzt vielleicht bei uns im Krähennest noch nicht so thematisiert worden ist? Also zum einen Haushalt. Das ist klar, das ist im Moment so das vorherrschende Thema, weil das auch richtig viel Arbeit ist und seltsame Dinge zeigt, wenn man reinguckt, genau. Dann sind wir fast vollständig. Die Fraktion ist fast vollständig, es fehlt fast nichts mehr. Was ein schönes Gefühl ist, es waren jetzt diese Woche noch Bewerbungsgespräche für den Fachreferenten Kultur und Medien und Innenausschuss und Petitionsausschuss fehlt noch. Und ich glaube, dann sind wir komplett. Das ist ein gutes Gefühl. Dann ist das Unternehmen Landtag, also Piraten im Landtag vollständig. Ja, und wir müssen uns endlich nicht mehr um Tausende von, also so schön das ist, dass sich so viele Leute dafür interessiert haben, aber Tausende Bewerbungen, hunderte Bewerbungsgespräche, das hat ziemlich viel Arbeitszeit auch weggefressen. Und wenn jetzt alle da sind, dann ist es einfach total großartig, loslegen zu können. Ja, dann, das glaube ich wohl. Ja, mit dem, dann darf ich auch nochmal darauf hinweisen, wir haben im Krähennest ja jetzt eine Kategorisierung eingeführt oder verbessert. Ihr könnt links oben einfach mal nach der Kategorie suchen, Fraktion, und da findet ihr auch einen Punkt Reden. Wir können das ja nicht auf Anhieb immer gleich leisten, dass alle Reden der Fraktionsmitglieder online sind, aber ich darf euch an der Stelle versprechen, liebe Hörer, dass die Qualität der Reden zumindest vom Hörgefühl her wesentlich besser ist als das, was ihr auf YouTube findet. Und in Zusammenarbeit mit dem Ingo, dem Pressesprecher der Fraktion, wollen wir das so aufstellen, dass demnächst die Reden dann hoffentlich von der Fraktion direkt in unser Krähennest gestellt werden, damit der Weg nicht so weit ist. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen abstimmen. Im schlimmsten Fall müssen wir es machen, aber dann dauert halt alles ein bisschen länger. Schlussendlich könnt ihr aber zum Thema Haushalt euch die Antwort der auf die Regierungserklärung von Hannelore Kraft, gesprochen durch Dr. Joachim Paul, anhören. Nick Haflinger oder auch Joachim Paul hat ja nochmal zum Ende der Rede darauf hingewiesen, dass die Antwort auf die Regierungserklärung ein Schwarmprodukt ist. Das war total großartig, muss ich sagen. Es hat richtig Spaß gemacht. Es waren wirklich die ganzen Fachreferenten, persönliche Mitarbeiter, andere Abgeordnete und alle haben an dieser, muss man ja mal dazu sagen, etwa eine Stunde lange Rede, haben alle dran mitgearbeitet, um ihr Fachwissen einzubringen. Und das war großes Kino. Weißt du denn, wie das bei den anderen Politikern so funktioniert? Die haben einen Redenschreiber oder zwei und die machen alles fertig? Oder kennen die auch so etwas wie Schwarmprodukte? Natürlich informieren die uns nicht darüber, was sie tun, aber so wie ich informiert bin, gibt es in erster Linie so Fraktionsredenschreiber. Es gibt dann meistens zwei, drei Leute, die Reden für alle schreiben. Das heißt, da schreibt keiner seine Rede selber? Das möchte ich so nicht sagen, das weiß ich einfach nicht. Also bei uns ist es gemischt. Also die meisten schreiben ihre Rede selber, andere Leute lassen sich dabei helfen, was ja auch nur gut und richtig ist. Ja, das ist ja in Ordnung, aber ich finde es natürlich schon interessant zu wissen, ob die persönliche Note dann halt noch dabei ist oder nicht. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also es ist auch, ich kenne keinen, der sich die Rede komplett schreiben lässt. Die meisten Leute lassen sich Input geben oder gehen halt hinterher hin und lassen andere nochmal drüber gucken und sagen, magst du noch mal ein bisschen Feinschliff geben oder sowas, aber das, man merkt es den Reden auch an, finde ich. Wie weit hat denn die Fraktion sich hier mit dem Thema Hetzvideo beschäftigt? Ich habe da ehrlich gesagt diese Woche nichts mitbekommen. Ja gut, wahrscheinlich sagst du ja Haushalt, Haushalt, Haushalt und dann wird das wahrscheinlich gar nicht oder noch gar nicht groß thematisiert worden sein. Also man spricht natürlich drüber, aber inwiefern das eine, also ich glaube, eine offizielle Auseinandersetzung der Fraktion mit dem Thema habe ich jetzt nicht so erlebt, muss ich sagen. Der Robert Stein hat ja bei uns im Krähennest eine Bekanntmachung gemacht, dass er jetzt eine Sprechstunde im Mumble anbietet. Weißt du, ob es andere Fraktionsmitglieder geben, die dem Beispiel vielleicht folgen? Ich weiß, dass viele erwähnt haben, dass sie das auch machen möchten. Dann würde ich dich doch bitten, in die Fraktion zu tragen, dass wir das auch gerne bekannt machen für die einzelnen Fraktionsmitglieder. Das sollte auch jeder einzeln machen für sich alleine, denn da so ein Gruppengespräch ist dann eher anstrengend, glaube ich. Vor allen Dingen, weil es ja auch total unterschiedliche Themen sind. Also es ist ja jeder Abgeordnete befasst sich ja mit was ganz anderem. Und wenn man sich jetzt für Finanzen interessiert, dann hat man einen bestimmten Abgeordneten, der einem die Infos bietet. Und wenn man sich um Tierschutz kümmert, ist das ein anderer und Gesundheit wieder ein dritter. Es macht also gar keinen Sinn, das alles in einer Sprechstunde zu machen. Okay, dann brauche ich jetzt ja gar nicht groß fragen, was wir noch für einzelne Themen hatten. Du sagtest ja, ihr habt über Haushalt und noch ein bisschen über Haushalt gesprochen. Wann ist denn das Thema Haushalt 2012 durch? Im November. Also wir machen jetzt nicht mehr nur noch den ganzen Tag Haushalt. Wir haben die Lücken gefunden. Es geht jetzt in die einzelnen Ausschüsse. Die Teilhaushalte werden in den Ausschüssen besprochen. Das heißt, jeder kümmert sich um seinen Teil davon, was man haben möchte. Und im November ist die zweite Lesung und wird verabschiedet, wahrscheinlich. Ansonsten war diese Woche noch in der Fraktionssitzung das schöne Thema, was ist Transparenz und wie wollen wir das in Zukunft halten? Ja, erzähl. Ja, es geht halt darum, und das ist ziemlich kontrovers diskutiert, dass die Frage gestellt wird, heißt Transparenz, dass alles live übermittelt werden muss? Oder ist es auch mal in Ordnung, dass man Sachen eine Woche oder zwei Wochen später übermittelt? Also es wurde nie darüber diskutiert, ob alle Sitzungen mitgeschnitten und gefilmt und gestreamt werden. Es wird aber zurzeit darüber diskutiert, ob es vielleicht manchmal Sinn macht, das Ganze erst nach 14 Tagen online zu stellen, weil es halt doch zum Teil in Politik auch um Strategie geht. Es geht darum, Anträge zu formulieren und so weiter. Und wenn man über einen Antrag im Arbeitskreis diskutiert und der ist richtig gut, dann wollen wir natürlich vermeiden, dass wir am nächsten Morgen um 8 den Antrag von einer anderen Fraktion im Briefkasten haben. Das wäre unschön. Das wird aber passieren, weil wir zum Beispiel von der SPD wissen, dass die extra eine Mitarbeiterin abstellen, um unsere Streams mitzulesen und mitzuprotokollieren. Deswegen gibt es die Diskussion und es ist noch nicht endgültig entschieden. Heißt Transparenz, dass wir immer zu der Sekunde, wo wir etwas diskutieren, es auch mitteilen müssen? Oder darf das auch mal ein oder zwei Wochen später sein? Ich würde da gern Feedback von der Basis haben, wie die das sehen übrigens. Ja, das fände ich auch ganz interessant, bevor ich jetzt, wenn ich das dann auch mal darf, meine persönliche Einschätzung dazu gebe. Ich habe bei Transparenz-Einschränkungen geht es mir persönlich gar nicht mal so groß darum, dass jetzt das eine Mal das Riesenproblem wäre, wo man aus taktischen Gründen vielleicht mal so entscheidet und dann erst zwei Wochen, wann auch immer später darüber berichtet oder das veröffentlicht. Ich habe aber Angst, dass diese Möglichkeit dann ausgeweitet wird. Dann ist es, also das wäre eine Sorge von mir, einmal intransparent, weil man ja Gründe hat, wie die Piraten immer so schön hashtaggen, aus Gründen, dann ist das morgen wieder aus Gründen und eigentlich haben wir dann ständig aus Gründen, so wie es in Ausschüssen üblich ist, dass dann oft mal ganz gerne hier in der Kommunalpolitik gesagt wird, oh, das machen wir im nicht öffentlichen Teil und das, was dann die Transparenz ausmacht, die Piraten sich wünschen, die könnte dann natürlich wirklich bergab gehen und das ist eigentlich das, was wir wollen. Das wäre so meine persönliche Sorge. Das ist eine Sorge, die ich sehr gut nachvollziehen kann und die deswegen auch Teil der Diskussion ist. Natürlich darf das nicht als Standardargument gelten und es geht auch, und das beruhigt mich sehr, es geht nicht darum, mehr geschlossene Teile zu machen, nicht öffentliche Teile. Diese Diskussion wird überhaupt gar nicht geführt, was ich sehr gut finde. Es geht letzten Endes nur darum, dass man manchmal Dinge zeitverzögert rausbringt. Also ich habe keinen der Abgeordneten gehört, der gesagt hätte, ich möchte das jetzt aber in einem geschlossenen Teil haben, das soll keiner wissen. Diese Diskussion wird gar nicht geführt. Da kann ich dich beruhigen. Also das ist erstmal schon ein wenig beruhigend. Dann bleibt immer noch die Sorge, dass man, und die Sorge muss man einfach nennen. Ich will niemandem was damit unterstellen. Da muss man aber auch noch die Sorge nennen, dass man vielleicht Diskussionen nicht veröffentlichen möchte und nur noch das Ergebnis präsentieren möchte, um Dinge nicht einzeln, weil man Sorge hat, dass sie zerredet werden. Zerreden könnte man auch übersetzen mit, oh, da kommen gute Gegenargumente, die wir nicht hören wollen. Also so ja passiert bei uns im Bundesvorstand. Das habe ich aus der Diskussion nicht rausgehört in der Fraktionssitzung, muss ich sagen. Also sehr beruhigend. Ich nenne mal ein Beispiel ohne... Ja, ich würde gerne ein Beispiel nennen, ohne genau in dem Punkt jetzt, weil ich es nicht darf, zu sehr ins Detail zu gehen. Es werden schon mal einer Fraktion Kooperationen mit einer anderen Fraktion angeboten. Das heißt, eine andere Fraktion tritt an uns heran und fragt uns, ob wir in einem bestimmten Fall kooperieren wollen. Mhm. Die hätten aber mit ihrem Koalitionspartner ein Problem, wenn das rauskommen würde, zumindest sofort. Ja, die würden das nie wieder mit uns machen. Und da muss man halt überlegen, wollen wir etwas erreichen, indem Leute mit uns kooperieren? Oder sagen wir, wir wollen auf jeden Fall 100%ige Transparenz und deswegen nehmen wir die Kooperation nicht an. Das ist eine Entscheidung, die noch nicht gefallen ist, muss ich sagen. Das ganz ist einfach. Ja, sprich. Ganz wichtig ist auch, dass du das jetzt erwähnst. Die Diskussion wird denn innerhalb der Fraktion öffentlich und zwar sofort geführt? Oder wie ist das im Moment? Hätte man das im Stream verfolgen können, die Diskussion? Das war noch nicht auf der Fraktionssitzung. Das Problem ist halt, sobald man das ist ein total schwieriges Kackthema, weil sobald man die Diskussion veröffentlicht und Fraktionsnamen nennt, muss man nicht mehr diskutieren, weil dann hat man Fakten geschaffen. Verstehst du? Nee, verstehe ich nicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die FDP bietet uns eine Kooperation an, wir dürfen das aber nicht verraten. Und wir diskutieren dann darüber, ob wir das verraten wollen oder nicht. Nein, und das öffentlich. Dann können wir uns das schenken. Die Frage habe ich anders gemeint. Das habe ich verstanden. Die Diskussion, ob man die Diskussion darüber, wie weit man transparent sein möchte, ob die öffentlich im Stream gelaufen ist, das meine ich. Also die Grundsatzdiskussion. Ja, die war öffentlich drin. Definitiv. Oh, das wäre ja schön, wenn man die tatsächlich mal einzeln haben könnte. Das war eine etwas längere, zum Teil auch durchaus hitzige Diskussion. Wie immer, wenn es um Transparenz geht, wird es ja durchaus hitzig. Diese Woche Dienstag in der Fraktionssitzung und müsste im Stream mitgelaufen sein. Ja, das Problem ist ja, ich habe ja keine Zeit mehr, 8 Stunden Stream anzugucken. Ich würde es gerne im Kränennest einzeln zur Verfügung stellen, aber dafür müsste ich erstmal den Stream in irgendeiner Form haben, den habe ich nicht. Und naja gut, aber das sind ja die alten Problemchen, mit denen wir zu kämpfen haben. Aber wäre tatsächlich interessant gewesen, auch zu wissen, welche Abgeordnete sich da wie positioniert. Ja, bestimmt. Ich weiß gar nicht, das wird, glaube ich, bei YouTube hochgeladen, das Stream oder so. Also wäre mir ganz neu. Meines Wissens nach kann man sich den nur online angucken und ich hätte auch keinen Link, wo ich ihn mir hinterher runterladen könnte. Deswegen sieht ja auch kaum einer den Stream. Werde ich ansprechen, weil irgendwie muss es einen Link geben, wo man hinterher den Stream sehen kann. Weil dann kann man sich den auch angucken, wenn man nicht gerade dabei sitzt. Werde ich auf jeden Fall anregen nächste Woche. Das ist ja das übliche Problem mit solchen Transparenzgeschichten. Ne? Wenn man das nicht sich zeitversetzt angucken kann, und das ist auch das, was ja in der Kommunalpolitik bei Sitzungen diskutiert wird, wenn sie öffentlich sind und selbst wenn sie gestreamt würden, wenn man nicht eine Aufnahme am Ende zur Verfügung stellt, die der Konsument sich leicht zu seiner selbstgewählten Zeit angucken kann, wird schwierig. Also, aber gut, aber das ist auch der Fraktion bekannt. Du kannst es aber, ich würde mich freuen, wenn du es trotzdem nochmal aufnimmst. Na, auf jeden Fall. Ich hätte noch einen kleinen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, den wir in unserem vorletzten Podcast schon angesprochen haben. Und zwar das Thema thematische Zusammenarbeit mit der Basis. Ja. Wo ich als Beispiel den AK Tierschutz NRW genannt habe. Wir haben das in der Mitarbeitersitzung, wo auch die ganzen Referenten dabei waren, kommuniziert. Und dabei haben wir festgestellt, das tut eigentlich jeder. Das ist total lustig. Und zwar sind die allermeisten Abgeordneten oder unsere Fachreferenten inzwischen in den AKs, verfolgen das, arbeiten mit denen zusammen und so weiter. Das Problem, das wir jetzt noch haben, ist den Leuten das zu sagen, dass wir das tun. Deswegen sage ich das jetzt hier. Wir tun das. Wenn ihr euch für ein bestimmtes Piratenthema interessiert, sucht euch den entsprechenden AK, arbeitet mit dem zusammen und die AKs arbeiten mit den Abgeordneten zusammen oder halt deren Mitarbeitern und so weiter. Das ist meine große, große Bitte. Wir können natürlich nicht ständig unsere Infos auf die NRW-Liste kippen, weil da geht's unter. Das weiß jeder, der die NRW-Liste kennt. Aber wir arbeiten mit den AKs zusammen. Sucht euch euer Thema aus, in dem ihr euch auskennt. kommt dahin und arbeitet direkt mit uns im Landtag zusammen. Das war mir wichtig. Das ist auch wichtig. Deswegen mache ich jetzt mal wieder den Punkt, Achtung, Achtung, Wiki-Transparenz. Das bedeutet, wenn ihr auf www.piratenpartei-nrw.de geht, dann findet ihr oben am Bildschirmrand einen Link Wiki. Dort klickt ihr drauf und dann seid ihr genau, schon fast genau da, wo ihr hin müsst. Sucht einfach nach dem Wort Arbeitskreis. Mit dem Trick Steuerung F und Arbeitskreis seid ihr noch schneller da, wo ihr hin wollt. Und da bekommt ihr eine Auflistung der Arbeitskreise der Piratenpartei NRW. Und über die Einzellinks der Arbeitskreise könnt ihr sehr schnell Kontakt aufbauen, wenn ihr den nicht schon ohnehin habt. Und da werdet ihr ja die einzelnen Abgeordneten auch wiederentdecken. Als Vergleich dazu, um rauszufinden, wer denn ein solcher Abgeordneter ist, www.piratenfraktion-nrw.de, da findet ihr die Namen der jeweiligen Abgeordneten. Inklusive der Themen, an denen sie arbeiten. Also die Ausschüsse stehen ja auch drauf, wer in welchem Ausschuss sitzt. Da findet ihr eigentlich alles. Arbeitet mit uns zusammen. Ich für meinen Teil kipp auch immer wieder mal eine Anfrage auf die AKT-Schutz NRW, weil das der Bereich ist, in dem wir arbeiten, und frage, hey Leute, wie ist das? Habt ihr Ahnung? Ich bräuchte folgende Informationen. Oder ich gebe kleine Anfragen, die wir gemacht haben, an die Liste weiter, bevor ich sie in die Landtagsverwaltung jage und lass den Arbeitskreis nochmal drüber lesen und dass sie gucken, was sie davon halten. Diese Zusammenarbeit gibt's schon, macht mit. Seid kein Ninja, lasst euch sehen. Genau, seid kein Ninja, das finde ich schön. Ja, Jens, dann würde ich doch sagen, bevor wir zum Ende kommen, dass du mir nochmal vielleicht eben sagst, was für die nächste Woche ansteht, wenn es nicht wieder nur Haushalt, Haushalt, Haushalt ist. Nee, nächste Woche ist Ausschussarbeit. Das heißt, die ganzen Ausschüsse tagen nächste Woche. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind Ausschüsse. Mhm. Das heißt, Montag, wie immer, Vorstandssitzung, Verwaltungsfu, das ist immer montags angesagt, interne Verwaltung. Und die fraktionsinternen thematischen Arbeitskreise, die sind auch montags. Dienstags ist Fraktionssitzung, 6 bis 8 Stunden. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag nächste Woche sind die Ausschüsse, wo wir dann mit den anderen Fraktionen zusammenkommen. Es wird mindestens einen Gesetzänderungsantrag geben, jetzt in dieser Woche, und diverse andere Punkte, die diskutiert werden. In den Ausschüssen wird natürlich auch der Haushalt diskutiert, aber auch andere Sachen. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, da wir jetzt ja dann die Reihe Fraktionsgedöns gestartet haben, würde ich sagen, dass wir uns in den nächsten 7 bis 14 Tagen dann wieder treffen und dann wieder mal aktuell berichten, was dem Jens so aus der Fraktion einfällt. Sehr gerne. Ich freue mich, das hier tun zu können. Jens, dann würde ich sagen, heute ist Samstag. Ich stelle den Podcast gleich auch direkt online. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Werde ich zumindest haben. Ja, wir auch. Alles klar. Bis dann, Jens. Tschüss. Bis dann. Ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.